Eines sogenannten Wutbürgers erzählt. Gemeint ist ein Engagement, wie es sich etwa im Protest gegen die unter dem Kürzel Stuttgart 21 bekannten Planungen zum Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofes öffentlich wirksam manifestierte. Markus Orts, der in Karlsruhe lebende und für seine Prosa mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnete Autor, schildert in seinem jüngsten Hörspiel eindrucksvoll die Schwierigkeiten, politisches Engagement und existenzielle, auch persönliche Verantwortung miteinander in Einklang zu bringen. Der Karl? Unser Karle? Nein, das hätten wir dem nicht zugetraut. Der Karle war immer ein stiller Mensch. Das kann man sagen. Ja. Nie aufgefallen. 75 Jahre. Damals. Heute ist er 80. Ja. Immer vernünftig, der Karl. Hat nie geraucht. Ist nicht oft aus dem Haus gegangen. Nur montags hierhin in den Hirschen. Hirschen zu uns. Dorngartner, mein Name. Ja. Frommer. Überkinger. Seine Frau hat der Karl schon früh ins Grab gebracht. Ja, mit damals 50. Er hat sich dann um seine Schwester Alma. Gekümmert. Alma. Ja, Alma Bischof. Alma die Bischof. Alma lebt im selben Haus wie er. Ja, wie unser Karl. In der Wohnung über ihm. Die waren unzertrennlich. Der Karl und die Alma. Und dann hatte sie diese gemeine Krankheit. Ja, ja. Wie hieß das noch? Warte doch mal. Kapgra-Syndrom. Genau. Ja, der Karl. Der Karl. Der Karle. Eigentlich ein ganz gewöhnlicher Mensch. Eigentlich. Hat zwei Kinder großgezogen. Ruben und Nina. Weshalb er getan hat, was er getan hat. Das lag an seinem Sohn. An Ruben? Ja. Im Grunde genommen lag das an seinem Sohn. Mit Ruben hat alles angefangen. Ja, mit Ruben. Mit Ruben, ja. Bischof gegen BRD. Hörspiel von Markus Orts. Das muss der 18. März gewesen sein. Der 18. März 2007. Ein Sonntag. Mein Bruder Ruben war zu Besuch. Seit 5 Jahren lebte er damals schon in Amerika. Dem größten Feind direkt ins Auge sehen, sagt er immer. Eigentlich hat er mich besucht, der Ruben. Weniger unseren Vater. Zudem ist er nur gegangen, weil, er hatte nie eine enge Beziehung zu ihm. Sind ja auch völlig unterschiedlich, die beiden. Mein Vater Karl, der Rentner, und mein Bruder Ruben, ein Revolutionär, kann man sagen. Attac-Mitglied, Globalisierungsgegner, Antikapitalist. Hat schon immer Trends gesetzt. Wenn er die Haare lang trug oder mit Dreadlocks oder in zerrissenen Jeans in die Schule kam oder mit Skimütze oder Baseballkappe oder wenn er barfuß ging. Es gab in allem Nachahmer. Hat sehr früh Marx und Lenin gelesen, Buzzcocks gehört. Kennen Sie die? The Clash, Dead Kennedys, Tonsteine, Scherben. Ruben war nicht zu bremsen. Hat mit der Zeit einen missionarischen Eifer entwickelt. Sein Wunsch, möglichst viele Leute von seinen Ideen zu überzeugen. Und reden kann er. Das sprudelt. Die geballte Kraft einer, sagen wir mal, Jello Biafra-Rhetorik. Kennen Sie Jello Biafra? Er machte seinen Zuhörern klar, dass sie sich in ihrer Trägheit das Leben aus der Hand nehmen lassen. Dieser Welt aus der Hand nehmen. Es geht um nichts anderes als darum, dieses Leben wieder zurückzugewinnen. Die Ursprünglichkeit der Entscheidung, die Gerechtigkeit der Verteilung, die Freiheit des Proletariats. Ja, und dann hat er unseren Vater besucht. Den berühmten Karl Bischof. Also damals noch nicht berühmt. Heute schon. Am 18. März 2007 war das. Ja, am 18. März. Du hättest dich engagieren können, Vater. Du hättest dich engagieren können, genau. Nicht erst an diesem Abend hat er das gesagt zu unserem Vater. Nicht erst am 18. März. Du hättest dich engagieren können. Das war Rubens ewiger Lebensvorwurf an unseren Vater. Du hast dich nie engagiert. Ständig hat er das gesagt. Du hast dich dein Leben lang nur um dich selbst gekümmert. Und um die Familie. So meine ich das nicht. Engagement. Politisches Engagement. Es ist nie zu spät. Ich bin 75. Ich habe mein Leben gelebt. Und außerdem, was kann ich als Einzelner denn schon tun? An diesem Abend, am 18. März, da hat mein Bruder Ruben unseren Vater lange angeschaut. Paps hat mir später alles erzählt. Und es war wohl dieser Blick, mit dem alles angefangen hat. Ein kalter Blick. Ein kalter Blick. Hat mein Vater gesagt. Ein eiskalter Blick. Ein Blick, der sagt, ich habe nichts für dich übrig. Ein Blick, der sagt, so einen Vater habe ich also. Ein verachtender Blick. Spielen wir Halma? Sie spielten dann Halma. Bau schon mal auf. Mein Vater gegen meinen Bruder. Sie spielten immer eine Partie Halma, wenn alles gesagt war. Wenn es still wurde zwischen ihnen, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Du fängst an. Bis zur Rente hat unser Karle für Wagenbau, Sherpa und Co. gearbeitet. Sherpa und Co. Der hat seine Arbeit geliebt. Ja. Wagen, das war alles für ihn. Und auf dem Wohnzimmertisch stand damals das Geschenk. Ja, dass man Karl zur Pensionierung gemacht hat. Eine Mehlwaage. Eine historische Mehlwaage. Die eine Seite von einem Kilogewicht nach unten gedrückt. Die andere Seite ragte leer in die Höhe. Mein Vater verlor das Halmerspiel. Ich muss jetzt los, Vater. Ja, ja. Und da nahm mein Bruder Ruben... Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Das war irgendwie nur so ein Impuls, denke ich. Da nahm mein Bruder Ruben eine blaue Halmerfigur und stellte sie auf die leere Fläche der Waage. Nichts geschah. Nichts bewegte, nichts veränderte sich. Natürlich. Das Kilo auf der anderen Seite war viel zu schwer. Ruben stand auf. Was ist los? Vater? Mein Vater aber starrte nur auf die Halmerfigur. Nichts, nichts. Aber, so sagte Papst mir später, er hatte das Gefühl... Ich hatte das Gefühl, dass er zum ersten Mal in seinem Leben verstand, was Ruben ihm sagen was wollte. Was Ruben mir sagen wollte. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund. Oder hör doch mal, bei Koblenz, ja, bei Koblenz vor über 20 Jahren, da haben die bei Koblenz ein Atomkraftwerk gebaut. Und das war nur 3 Tage in Betrieb. 3 Tage Probebetrieb. Danach musste man es wieder abschalten. Warum das denn? Es stand auf vulkanischem Boden. Erdbebengefahr. Was? Ja, als ob man das nicht vorher hätte wissen können. Und dann? Ja, so ein Kraftwerk, das kann man nicht einfach so abreißen, wenn es mal in Betrieb war. Warum nicht? Na, komplett verstrahlt. Egal, wie lange es in Betrieb war, komplett verstrahlt. Und jetzt steht das einfach so da. Unsere Gelder, unsere Steuern. Das Kraftwerk wird immer noch rückgebaut. Was das kostet. Züge fahren nach nirgendwo. Auf der Oder in Brandenburg. Da hat man eine Brücke hochgezogen. Irgendwo in Brandenburg. Aber das Geld hat nicht mehr gereicht. Für die Straße, die zur Brücke führen sollte. Also steht da jetzt eine Brücke, die von nirgendwo nach nirgendwo führt. Ohne Sinn. Das gibt's doch nicht. Eine Brücke ohne Straße? Ja, ja, wenn ich's doch sage. Eine Luftbrücke. Die Luftbrücke. Ja, die Luftbrücke, damals. Ja. Die haben vorher haben die Kartoffelkäferbomben geschmissen. Ja, ja. Ja, und davon spricht keiner mehr. Nur noch von den Lebensmitteln. Aber wir haben die Käfer einsammeln müssen. Die hätten sonst die ganze Ernte weggefressen. Ich kann euch sagen, das war also wirklich... Ja. Der Ludwig wieder. Mit 13 habe ich zu rauchen angefangen. Ich habe die weggeworfenen Kippen der GIs vom Boden gekratzt. Und mein Bruder... Ja. Mein Bruder, der Willi, der Überkinger Willi, der hat eine 3-stellige Nummer im Parteibuch gehabt. Der ist in der Waffen-SS gewesen. Nur durch Zufall hat er die russische Kriegsgefangenschaft überlebt. Die Leute von der Waffen-SS wurden ja von den Russen auf der Stelle erschossen. Aber die Russen haben beim Willi einfach die Tätowierung übersehen. Jeder Waffen-SS-Mann hatte auf der Innenseite des Oberarms eine Tätowierung mit seiner Blutgruppe, ja. Und die haben die einfach so übersehen damals. Die Russen. Ja, und der Willi, jahrelang Front, dann Kriegsgefangenschaft, dann Befreiung. Als der Willi wieder hier gewesen ist, in Deutschland, hat er bei jedem Spaziergang gesagt, da drüben könnte man einen Hinterhalt legen. Wenn der Feind kommt, müsste dort das Panzerbataillon stehen. Er hat seine Hand an die Stirn gehalten und wenn ihn ein Geräusch erschreckte... Also, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich die verklagen. Wen? Wen? Deutschland! Was? Das Atomkraftwerk! Die Brücke, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich die verklagen wegen Steuerveruntreuung. Eine Brücke bauen ohne Straße. Mit dem Geld, für das wir geschuftet haben. Das nenne ich Steuerveruntreuung. Das ist doch unser Geld. Unser Land. Unser Vaterland. Vaterland. Ich war damals der Jüngste, noch ein Kind, als dieser Krattfahrer gekommen ist. In knautschendes Leder gekleidet. Und der hat gesagt... Hier, seine Brieftasche. Und ich habe die Brieftasche meines Vaters an mich genommen. Hermann Überkinger. In der Brieftasche ist ein Loch gewesen. Ja, ein Loch ist da drin gewesen. Und die Ränder? Die Ränder? Trockenblutig, ja. Die Papiere im Innern durchschossen. Der Krattfahrer hat eine Urkunde ausgehändigt. Da stand drauf... Er, mein Vater, Hermann Überkinger. Der Hermann Überkinger ist an der Front gefallen. Er ist den Heldentod gestorben. Für Führer, Volk und Vaterland. 4 Pils, bitte! Ist ja gut, Ludwig. Seitdem kann ich das Wort Vaterland. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Nicht mehr hören! Hallo? Vater? Bist du dran? Ruben? Tut mir leid, es ging nicht früher. Ich wollte nur sagen, bin gut angekommen. Habt ihr doch versprochen anzurufen. Schön. Schön, dass du anrufst. Was ist los? Hast du geschlafen? Ja. Es ist 2 Uhr. Morgens? Ja, morgens. Oh, sorry. Da habe ich die Zeit wohl verkehrt herum berechnet. Macht nichts. Schön, dass es dir gut geht. Danke für den Anruf. Ruben! Ja, dann hau dich mal wieder hin, Vater. Dieser Anruf, mitten in der Nacht. Mein Vater konnte danach kaum noch schlafen. Er war irgendwie aufgewühlt. Etwas, das Ruben da gesagt hatte. Oh, sorry, da habe ich die Zeit wohl verkehrt herum berechnet. Mein Vater dachte plötzlich... Vielleicht ist es gut, die Zeit verkehrt herum zu berechnen. Vielleicht ist es gut zu tun, was ich längst hätte tun müssen. Wenn er das nächste Mal kommt, dann werde ich nicht mehr vor dem Fernseher sitzen. Wenn er wiederkommt, der Ruben, dann werde ich etwas getan haben. Dann wird er nicht mehr so einen Blick auf mich werfen können, wie er ihn am Sonntag auf mich geworfen hat. Wenn er wiederkommt, dann wird er keine Alma-Figur mehr auf die Waage stellen können. Dann werde ich diese Alma-Figur sein, die sich gegen das Kieler auf der anderen Seite stemmt. Dann wird er einen anderen Menschen sehen. Dann wird er seinen alten Vater in den Arm nehmen und sagen, Papa, ich bin stolz auf dich. Mein Vater riss das oberste Blatt seines Notizblocks ab und zerknüllte es. Auf das nächste schrieb er 3 Worte. Er schreibt immer alles auf, was er am nächsten Tag erledigen will. Zeitung zahlen, Brot kaufen, Spaziergang machen, Katharina anrufen wegen Geburtstag, Fußball gucken oder Unkraut jäten. Jetzt schrieb er auf den Zettel Klage gegen BRD. Karl, komm schnell, Karl. Karl, komm schnell, Karl. Karl? Alma? Karl, komm rein, komm schnell. Du musst mir helfen. Du musst die Polizei rufen. Sie sind hier gewesen. Wer denn? Die Männer. Ich habe getan, als ob ich schlafe. Aber ich höre sie genau. Sie haben meine ganze Wohnung leergeräumt. Hier steht doch noch alles, Alma. Die tauschen es aus. Sie räumen erst alles leer, dann bringen sie andere Möbel rein. Aber das sind doch dieselben Möbel wie gestern. Die sehen nur so aus. Die denken, ich merke das nicht. Aber ich kenne doch meine Sachen. Das sind nicht meine Sachen. Das sind nur Sachen, die haargenau so aussehen wie meine Sachen. Der Tisch hier sieht haargenau so aus, als ob er meiner wäre. Aber ist es nicht. Sie haben ihn ausgetauscht. Alma! Kannst du nicht nächste Nacht im Treppenhaus aufpassen, dass sie nicht wieder reinkommen? Warum sollten die noch mal kommen? Ja, aber die haben doch jetzt schon alles ausgetauscht. Vielleicht tauschen sie auch noch mich aus. Man weiß ja nie. Dann kommen sie ins Schlafzimmer und nehmen mich mit und legen stattdessen eine andere Frau ins Bett, die nicht ich bin. Das würdest du ja nicht mal merken, Karl. Hör zu, pass auf, ich sag dir was. Komm näher. Ja. 1950 bin ich mit einem Mann im Kino gewesen. Schwarzwaldmädel mit Rudolf Brack. Wir saßen in der letzten Reihe an den beiden Randplätzen. Links. Das kann meine Doppelgängerin nicht wissen. Also, wenn du mich das nächste Mal siehst, frag mich, wo ich 1950 im Kino gesessen bin. Ja, doch. Wenn ich es nicht weiß, hat man mich ausgetauscht. Dann musst du mich suchen, versprich mir das. Ich weiß ja gar nicht, wo die mich hinbringen, aber die Männer. Du musst ihnen auflauern. Und dann musst du ihnen folgen. Alma. Dann musst du mich befreien. Alma. Und die andere, die nicht ich bin. Die andere, die nur so tut, als ob sie ich ist. Die andere, die dann hier in meiner Wohnung wohnt, in meinem Bett schläft und meine Sachen trägt. Die musst du entsorgen. Entsorgen? Umbringen. Alma! Killen! Ich mach jetzt das Frühstück. Lass mich nicht allein heute, hörst du? Ich mach das Frühstück und hol meinen Laptop. Und dann setz ich mich neben dich, bis die Pflegerin kommt. Deinen was? Meinen Laptop? Laptop? Nina hat mir den eingerichtet. Ich will ins Internet. Warum das denn? Jeder andere hätte Alma schon längst weggegeben. Nicht mein Vater, nicht Karl. Er hat ihr gesagt, Alma hat er gesagt, ich lass dich nicht allein. Hörst du? Solange ich selber noch auf zwei Beinen stehen kann, werde ich nicht zulassen, dass sie dich irgendwo hinbringen. Ich werde für dich da sein, wie du für mich da gewesen bist. Damals. Naja, du weißt schon. Der Neurologe hat gesagt, meine Tante Alma hätte noch Glück gehabt. Bei manch anderen Capgras-Patienten sehe die Sache schlimmer aus. Da gäbe es Fälle, bei denen die Kranken gerade die nächsten Verwandten nicht erkennen würden. Solange sich das nur auf die Vorstellung des Möbelaustauschs beschränkt, ist es für die Angehörigen auszuhalten. Inzwischen ging mein Vater routiniert damit um. Manchmal fragte er Alma am nächsten Tag: Alma, du bist 1950 im Kino gewesen mit einem Mann. Schwarzwaldmädel hieß der Film. Ja. Weißt du noch genau, wo genau du da gesessen hast im Kino? Was? Ich bin nie mit einem Mann im Kino gesessen. Ja, schon gut. Und dann steht er lange im Treppenhaus und stellt sich vor, wie drei Männer seine gefesselte und geknebelte Alma die Treppe runterschleifen. Mensch, Alma. Karl. Das ist geradezu ein Sport. Was denn? Deutschland verklagen. Das sind ja zig Seiten. Und wer klagt denn? Hör zu. Liechtenstein klagt, die Herero klagen, der Behindertenverband klagt, die Bashkirian Airlines klagen, Caroline von Monaco klagt, die Maharishi-Sekte klagt, ehemalige italienische Zwangsarbeiter klagen, 35 Bürger aus der serbischen Kleinstadt Vavanin klagen. Es gibt eine Goldbond-Klage wegen den Altschulden aus der Weimarer Republik. Und jetzt kommt's. Ein Drogendealer aus Sierra Leone klagt gegen Deutschland wegen zwangsweiser Verabreichung eines Brechmittels. Eines was? Ja, Polizisten haben ihn dabei erwischt, wie er zwei Drogenpäckchen aus dem Mund genommen und verkauft hat. No. Bei der Festnahme hat er ein drittes verschluckt. Im Krankenhaus hat man ihm dann durch eine Röhre ein starkes Brechmittel in die Nase eingeflößt. Das stellt aber hier einen Verstoß gegen das Verbot der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung dar. Und guck mal, am heftigsten klagt Deutschland gegen sich selbst. Wie soll das gehen? Die EU. Die EU klagt gegen Deutschland. Aber weil Deutschland Mitglied der EU ist, klagt Deutschland irgendwie doch gegen sich selbst. Findest du nicht? Das hört gar nicht mehr auf, als würde die EU nichts anderes tun, als gegen Deutschland zu klagen. Als bestehe der ganze Sinn der EU überhaupt nur darin, gegen Deutschland zu klagen. Weshalb ist Deutschland überhaupt in der EU, wenn die EU unablässig und pausenlos gegen Deutschland klagt? Hör zu! Ja? Die Europäische Kommission hat heute in Brüssel beim Europäischen Gerichtshof... Ja, die EU. So ging das los. Das war das Erste, was der Karl rausfand. Die EU klagte damals gegen Deutschland wegen Liberalisierung der Energiemärkte. Wegen Pfandpflicht für Einwegpackungen. Wegen Gensaat. Wegen Privatisierung von VW. Wegen Nichteinhaltung des Stabilitätspakts. Wegen der fälschlichen Bezeichnung Parmesankäse, der kein Original Parmigiano Reggiano-Käse war. Wegen Nichtumsetzung der Gasrichtlinie. Wegen Nichtumsetzung der Biopatentrichtlinie. Wegen diskriminierender Bestimmungen zur Eigenheimzulage. Wegen zu niedriger Besteuerung des Feinschnitts, ja. Tabak. Wegen Nichtumsetzung der Datenschutzrichtlinie. Wegen falscher Kennzeichnung von Knoblauchkapseln. Jawohl! Was die EU kann, kann ich schon lange. Und als mein Vater zum ersten Mal vor dem Gerichtsgebäude stand, wusste er genau, dass er den Prozess gewinnen würde. Weil vor dem Gerichtsgebäude eine Statue mit der Göttin Justitia stand. Und diese Göttin hatte eine Waage in der Hand. Und wenn Paps ein Gebäude betritt, das von einer Göttin mit Waage bewacht wird, weiß er, dass er nicht verlieren kann. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg. Herr Bischof, bitte. Ja. Es freut mich, dass Sie den Weg in meine Bürgersprechstunde gefunden haben. Ich nehme mir gern Zeit für die Menschen. Ja. Was ist Ihr Anliegen? Was kann ich denn für Sie tun? Also, Wissen Sie, Herr Abgeordneter, Herr Dr. Willems. Ja. Ich würde gerne die Bundesrepublik Deutschland verklagen. Ja, ich verstehe Sie nicht. Na, da läuft eine Menge schief. Mhm. Also mit unseren Steuergeldern. Ich habe das ich habe nachgeschaut im Internet. Mhm. Zum Beispiel die Sache mit der Brücke. Also mit der Luftbrücke in Brandenburg. Ich habe das hier mal ausgedruckt. Ah ja. Mhm. Ah ja, ja, ja, ja, ich sehe schon. Brücke in Brandenburg. In Brandenburg. Mhm. Und das geht. Also das mit dem Verklagen. Ich meine prinzipiell. Deutschland wird ständig verklagt. Ja, ja. Ich weiß nur nicht, wie genau ich das anstellen muss. Und da dachte ich, dass Sie mir vielleicht, ich meine, ich habe Zeit meines Lebens Ihre Partei gewählt und jetzt bräuchte ich jemanden, der ja, mir... Ja, schauen Sie, Herr... Bischof. Schauen Sie, Herr Bischof. Ja. Ich finde es ganz toll, wie Sie sich hier engagieren. Mhm. Was für Gedanken Sie sich machen, dass Sie meiner Partei die Treue gehalten haben, all die Jahre. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 75. 75, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Ja, aber ich muss Ihnen auch sagen, Herr... Bischof! Herr Bischof, schauen Sie, ich bin kein Anwalt. Ja, auch gibt es einen Unterschied zwischen Bund und Ländern. Wir sind hier nicht in Brandenburg. Und, naja, gegen eine Brücke zu klagen, die schon steht, das hat doch ohnehin keinen Sinn. Wieso? Also, wenn man schon klagt, dann gegen ein geplantes Projekt. Also eine Verhinderungsklage. Solche Klagen sind aber nur sehr selten erfolgreich. Ich verstehe Ihren Unmut, Herr... Bischof! Ja, Herr Bischof, ich verstehe Ihren Unmut. Und ich verspreche Ihnen, ich will mich persönlich dafür einsetzen, dass so etwas in Zukunft nicht wieder vorkommt. Aber... Sehen Sie, Herr Bischof, es tut mir leid, aber draußen warten leider noch eine Menge anderer Menschen mit ihren Anliegen. Meine Zeit ist sehr begrenzt. Ja, verstehe. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Bischof, auf Wiedersehen. Aber so schnell hat sich der Karl nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nicht Karl. Unser Karl. Nein. Durch die Hinweise des Abgeordneten hatte er jetzt zwei, wie sagt man... Anhaltspunkte. Ja, Anhaltspunkte, genau. Anhaltspunkte, die ihm weiterhelfen. Zum einen brauchte er einen Anwalt. Karl Bischof, mein Name. Ich hätte gerne einen Termin für ein erstes Informationsgespräch. Wann haben Sie da etwas frei? Morgen Nachmittag gegen 17 Uhr. Oh, gut, gut. Zum anderen braucht er ein, wie hieß das noch? Klagegegenstand. Ja, genau, ja. Klagegegenstand. Also etwas, wogegen man vorgehen kann. Und was dann? Ja, was dann? Was kam als nächstes? Ja, dann kam doch... Bitte? Der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof, stimmt. Und so ging das weiter. Auf Umwegen kam der Karle zur Homepage des Bundesrechnungshofs. Ja, natürlich hatte er schon mal was vom Bundesrechnungshof gehört. Der Bundesrechnungshof. Eine Behörde, die der Bundesregierung auf die Finger schaut. Die prüft, wofür unsere Steuergelder verwendet werden. Komisch. Zwischen verwendet und verschwendet liegt nur ein winziges Ich weiß noch, wie er sagte, ist es nicht die unglaublichste aller Geldverschwendungsarten, wenn ein Staat Geld für eine Institution aufwendet, die kontrolliert, wie viel Geld vom Staat verschwendet wird. Aber über solche Dinge nachzudenken, das ist immer wieder Blick in einen Strudel. Das zieht einen runter, bis man nichts mehr sieht. Er las die Berichte des Bundesrechnungshofs und wusste sofort, hier bin ich richtig. Es ging immer um sinnlos ausgegebenes Steuergeld. Der Bundesrechnungshof kritisierte unter anderem die Steuersubventionen für die Personenschifffahrt. Die 6,8 Millionen Euro Steuerausfall, die auflaufen, weil Tabakwaren für Beschäftigte der Tabakindustrie immer noch steuerfrei sind. Das blaue Netz, geplant vom Land Brandenburg, ein Verkehrsprojekt, das den Bund ca. 1,6 Milliarden Euro kosten. Die 19 Millionen Euro, die der Bund jährlich der deutschen Dienststelle zur Verfügung stellt, die bis heute für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht zuständig ist. Ein Betrag, der zurückging auf eine Vereinbarung von 1951. Jetzt noch? Wer soll denn da benachrichtigt werden? Und wen soll man noch finden? Und was ist, wenn ein Mann vor meiner Tür steht und mir sagt, man hat endlich die Gebeine meines Vaters gefunden, über Kinger Hermann, und ich frage, woher man das wissen will? Und man zeigt mir die Hundemarke. Und ich sage, aber ich habe den Vater schon längst beerdigt für mich im Innern. Und man sagt mir, nein, ich, der Überkinger, müsse als letzter Hinterbliebener die Gebeine entgegennehmen. Und ich denke, im Vaterland geboren, fürs Vaterland gefallen, vom Vaterland ausgebuddelt, im Vaterland wieder begraben. Alma? Karl? Ich hab's. Was hast du? Einen Klagegegenstand. Für eine sogenannte Verhinderungsklage gegen Deutschland. Was meinst du? Ja, also. Kennst du? Was? Sag mal. Was? Kennst du den Bundesrechnungshof? Nicht persönlich. Hör zu. Hier, warte. Ja. Der Bundesrechnungshof kritisiert den geplanten Bau der Metro-Rapid-Strecke München-Stuttgart-Frankfurt. Der Metro-Rapid wird als unrentabel und überflüssig bezeichnet, der Bau der Strecke als nicht realisierungswürdig. Hier steht es, schwarz auf weiß. Aha. Hauptkritikpunkt ist eine sogenannte Machbarkeitsstudie, die von der Regierung in Auftrag gegeben werden soll. Diese Machbarkeitsstudie soll noch einmal prüfen, inwieweit der Bau des Metro Rapid doch realisierbar ist. Mhm. Die Machbarkeitsstudie allein soll 150 Millionen Euro kosten. Mhm. Stell dir das vor! Ist das viel? Na, unglaublich viel. Ja, wenn du das sagst. Der Bundesrechnungshof kritisiert diese Studie, sie sei nicht haltbar. Hör zu! Ja? Unabhängige Machbarkeitsstudien vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums und der Transnet-Gewerkschaft haben uneingeschränkt den Bau des Metro Rapid abgelehnt. Aus diesem Grund ist es nicht nachvollziehbar, dass vom Verkehrsministerium 150 Millionen Euro allein für die Planung der Metro Rapid-Strecke ausgegeben werden sollen. 150 Millionen Euro, die da der Metro Rapid nach unseren Erkenntnissen... Nach unseren? Also, ich nach den Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes, jetzt kommt's, ohnehin nicht gebaut werden wird, aller Voraussicht nach für den Papierkorb sind. Trotzdem, Alma, ja? Trotzdem sieht es so aus, dass der Bund stur bleibt und nicht von seinem Vorhaben abrückt und die Machbarkeitsstudie weiterverfolgen will. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, es tut gut. Das beruhigt mich, Karl. Verstehst du denn, was ich sage? Tut mir leid. Vielleicht solltest du besser mit Nina darüber reden. Ja, vielleicht. Ruf sie doch mal an. Meinst du? Wie lange hast du sie jetzt nicht mehr gesehen? Weiß nicht, paar Wochen. Na also, hier, nimm mein Telefon. Hallo, Paps. Alles klar? Hallo, Nina. Ich wollte nur sagen, ich bin, morgen bin ich in der Stadt am Nachmittag. Ich wollte fragen, hast du Lust, mit deinem alten Vater etwas essen zu gehen? Um 6. Können wir machen. Aber um 8 bin ich noch mit jemandem verabredet. Ist gut, ist gut. Was machst du denn in der Stadt? Erzähl ich dir morgen. Jetzt ging es so richtig los. Ja, jetzt nahm die Sache Fahrt auf. Am nächsten Tag fuhr Karl in die Stadt. Und der Anwalt hieß Alfred Plummer. Eine solche Klage ist durchaus möglich, aber man kann nicht nur den Prozess, sondern auch eine Menge Geld verlieren. Das ist mir egal. Sind Sie sicher? Es geht mir nicht ums Gewinnen, es geht ums Prinzip. Danach musste mein Vater etwas unterschreiben. Herr Bischof, wir melden uns bei Ihnen. Und dann traf er mich. Ich hatte schon ein paar Minuten gewartet. Er hätte jetzt unbedingt jemanden zum Reden gebraucht über das, was er da gerade in die Wege geleitet hatte. Ich hatte ja keine Ahnung davon, damals. Zuerst habe ich geredet. Die ganze Zeit. Bisschen peinlich, muss ich sagen. Ich habe ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. War auch ein bisschen aufgewühlt zu der Zeit. Gerade erst ein paar Monate mit Henry zusammen. Henry Böttcher. Mit dem war ich verabredet um 7. Und als mein Vater endlich loslegen wollte, tauchte Henry auch schon auf. Er ist Journalist. Journalist bei der, also dem Ruben hatte ich das ja damals noch gar nicht gesagt. Der Ruben, der wäre ja explodiert, wenn der das gehört hätte. Also wenn der mitbekommen hätte, dass mein neuer Freund bei der Blindzeitung, sagte Ruben immer, voller Hass. Dieses Organ der konservativen Regierung, blind für alles, was wirklich abgeht in der Welt. So Ruben immer. Ich wusste auch nicht, wie ich Ruben beibringen sollte, dass ich mich ausgerechnet in einen Journalisten verliebt hatte, der bei der... Aber was kann ich dafür? Früher mal Badische Zeitung, dann Stuttgarter Nachrichten. Jetzt also Blindzeitung. 38 Jahre. Henry Böttcher sein Name. Hey, Henry. Henry Böttcher. Hallo, Täubchen. Mein Vater? Angenehm, Herr Bischof. Schön, Sie kennenzulernen. Störe ich auch nicht? Nein, nein. Ich muss ohnehin bald nach Hause und ich habe gehört, Sie arbeiten... Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Noch nicht lange, erst seit Neuestem. Aber ich kann jetzt schon sagen, unser Blatt ist viel besser als sein Ruf. Natürlich, es sagt ja keiner was dagegen. Das denken Sie, Herr Bischof. Aber viele sehen das anders, diese Intellektuellen. Bitte? Ich habe heute wieder einen von Ihnen getroffen, die sich hinter ihrer FAZ verschanzen und sagen, sie würden nie im Leben so ein Boulevardblättchen kaufen wie unseres. Aber wenn im Zug zufällig mal jemand eins liegen lässt, greifen sie sofort zu und schnüffeln alles gierig in sich rein. Die FAZ ist genauso tendenziös wie wir. Jede Zeitung ist tendenziös. Mein Vater hörte gar nicht richtig zu. Er hatte Angst. Angst davor, einen Fehler gemacht zu haben. Angst davor, den Prozess zu verlieren. Aber er sagte kein Wort an diesem Abend. Nichts. Er macht gern alles mit sich selber aus. Ich muss mich aufs Verlieren vorbereiten. Ich muss damit rechnen, den Prozess zu verlieren. Warum fällt mir denn das so schwer? Ich habe das Verlieren gelernt. Ich habe mich durchs Verlieren nie aus dem Konzept bringen lassen. Nach dem Verlust meiner Frau vor 20 Jahren habe ich zuerst gedacht, es geht nicht mehr weiter. Aber das stimmte nicht. Irgendwie ging es weiter. Ich habe mich nach dem Tod meiner Frau weiter rasiert und mir die Haare gewaschen. Und ich habe mir dann ein paar Wochen nach dem Tod meiner Frau einen neuen Anzug gekauft, weil ich ihn brauchte. Weiter als Wagenbauer gearbeitet. Nach ein paar Tagen, die man mir für die Trauer eingeräumt hat, habe ich meine Arbeit wieder aufgenommen. Ich habe Rädchen und Federchen, Gewichte und Platten montiert. Ich habe am Abend den Kühlschrank geöffnet und bin ein paar Sekunden in der Kühlkälte und im Licht gestanden. Und ohne Alma hätte ich das nie geschafft. Sie hat mir beigestanden. Sie war für mich da. Damals noch gesund. Noch gesund. Ich habe nach dem Tod meiner Frau sehr oft Schluckauf bekommen und versucht, den Schluckauf mit allen möglichen Tricks zu bekämpfen. Aber die helfen ja alle nicht. Denn der Schluckauf geht erst vorbei, wenn er vorbeigehen will. Und nicht eher. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Aber weil der Schluckauf unangenehm ist, klammert man sich verzweifelt an jede Möglichkeit, den Schluckauf irgendwie loszuwerden. Und genauso wie beim Schluckauf ist es auch bei der Traurigkeit. So viel man macht, es hilft nichts. Sie geht erst vorbei, wenn sie vorbeigehen will. Ja. Ich bin auch neugierig drauf. Und? Wie ist euer Tipp? Ja, und wie ist euer 2-1? Für Frankreich? Quatsch, du. Für uns natürlich. Ich sag 7-0. Na, der übertreibt doch wie immer. Leute. 3 Tore Klose, 3 Podolski, 1 von Ballack. Mensch, das ist doch bloß ein blödes Freundschaftsspiel. Ein Prestigeduell. Leute! Ja. Mensch, Karl, sagst du auch mal was? Wie ist dein Tipp? Ich habe einen Fehler gemacht. Das wissen wir. Was für einen Fehler? Ich habe einen Anwalt beauftragt, Klage einzureichen gegen die Bundesrepublik Deutschland, um zu verhindern, dass eine Machbarkeitsstudie zum Metrorapid in Auftrag gegeben wird. Du hast was? Ich habe die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Was? Mann, wir hatten doch darüber geredet, Lose, vor ein paar Wochen. Mensch, Kalle, sag mal, bist du verrückt geworden? Das wirst du verlieren. Schon mal was von Streitwert gehört? Das Honorar richtet sich nach dem Streitwert. Wenn du verlierst, dann verlierst du nicht den Prozess, dann verlierst du dein Haus, dann verlierst du alles, was du hast. Rückgängig machen. Annullieren. Ist doch kein Problem, das geht doch noch. Vielleicht musst du ein paar hundert Euro Anwaltskosten oder Strafe zahlen, alles kein Problem, aber du könntest so weiterleben wie gewohnt. Ja, ja. Ja, ja, war ich auch. Ja. Alle grunzten zustimmend, jemand klopfte mir auf die Schulter. Und das, ja, ich würde sagen, genau das war der Augenblick, an dem sich alles entschied. Der mir auf die Schulter klopfte, war der Überkinger. Der Überkinger saß immer direkt neben mir. Es hatte nur ein aufmunterndes, harmloses Schulterklopfen sein sollen. Ein Schulterklopfen, das mir sagen sollte... Oh, Kalle, das kriegen wir schon wieder hin. Das wird schon wieder alles so, wie es mal war. Aber der Überkinger übertreibt bei allem, was er macht. Er übertreibt bei seinen Kriegsgeschichten oder wenn er von seinem Geld oder von seinen Frauen erzählt. Und weil er in allem übertreibt, was er macht, war sein Schulterklopfen eher ein Schlag gewesen, so ein Schlag, den man jemandem auf den Rücken haut, der sich verschluckt hat. Ich ruckte ein Stück nach vorn und verschüttete Bier. Ich spürte den harten Schlag noch Sekunden, nachdem der Überkinger sich wieder weggedreht hatte. Ich schaute den Überkinger an und dachte plötzlich, nein, einfach so, nein, das war alles. Dieses eine Wort in meinem Kopf, nein. Und aus irgendeinem Grund war da eine tiefe Ruhe in mir. Nein, dachte ich. Und das sagte ich dann auch laut und deutlich. Und ganz plötzlich, es klang wie ein Niesen. Nein! Die Mienen der anderen froren ein. Es war nur eine Sekunde, aber alles stand still in dieser Sekunde. Es muss eine von den Sekunden gewesen sein, in denen sich etwas grundlegend ändert. Solche Sekunden gibt es nicht viele im Leben. In diesen Sekunden ist alles außer Kraft gesetzt, was man kennt. Jedes Gesetz, jede Regel. Mein Vater war dabei, etwas zu tun, was ein Mann namens Karl Bischoff eigentlich niemals tun würde. Er hatte sich selbst überholt. Er war sich selbst über den Kopf gewachsen. Nein! Wie nein? Was meinst du, nein? Es bleibt dabei. Ich klage, ich bin im Recht. Und wenn ich untergehe, dann soll's so sein. Ja, aber du hast doch eben noch gesagt, du hättest einen Fehler gemacht. Und basta! Doch dann ja. Dann geschah etwas, womit mein Vater nicht im geringsten gerechnet hätte. Nicht im mindesten. Ich weiß noch, da lief gerade das Freundschaftsspiel. War das nicht die Schwimm-EM? Nein. Ja, das war doch das Freundschaftsspiel. Ja, sag ich doch. Was für ein Freundschaftsspiel? Gegen Frankreich. Ja. Im Fernsehen. Da lief gerade die Hymne. Ja. Die Musik. Ich weiß nicht. Vielleicht lag das an der Musik. An der Hymne. Ja, die französische Hymne. Ja. Die hatte sowas Aufrüttelndes. Ja. Also ich fand, das lag an den Augen. Stimmt. An Karls Augen. Sein Blick, der war so... Ganz anders als sonst. Ja, der hatte etwas ganz Bestimmtes, etwas... Etwas Unnachgiebiges. Ja, verdammt doch mal. Mensch! Verdammt. Wir lassen dich doch nie hängen, Karl. Wir helfen dir. Wir gründen... eine Bürgerinitiative. Was hast du? Fred, bist du... Bürgerinitiative Metro Rapid. Ja, geht das denn? Ja, der Karl hat doch recht, das ist doch unser Geld. Das sind doch unsere Steuern, also. Also, ich bin dabei. Wer sonst noch? Ach, Mensch, keine Schulung mehr fürs Vaterland. Ich auch. Also, wenn ihr meint, dann bin ich dabei. Schluss mit der Steuerverschwendung. Zeit, dass was passiert. Nur wir haben doch lange genug mit angesehen, den ganzen Quatsch. Jetzt wird gehandelt. Wo ist es? Auf Karl. Karl. Auf Karl. Auf Karl. Einer für alle. Alle für einen. Alle für einen. Einer für alle. Alle für einen. Prost. Zum ersten Mal, seit ich denken kann, sagt ja Karl zu mir und nicht Karle. Karl, komm rein, schnell, Karl. Karl, komm rein, schnell. Ich hab's getan, Alma. Karl, leg den Summi auf, bitte. Ja, der Summi. Lass mich nicht allein, Karl. So nannte Alma ein Stück von Beethoven, glaube ich. Weil das sowas Summendes hatte. Und nur die Wiederholung ein und derselben Melodie. Das hat sie immer beruhigt. Ungemein beruhigt. Ausgetauscht. Alles ausgetauscht. Nicht. Jetzt dachte ich, nicht heute. Nein, heute lasse ich mich nicht auf sie ein, nicht heute. Heute stehe ich im Mittelpunkt. Nach dem, was ich getan habe, nach dem, was passiert war. Heute muss sie mir zuhören, nicht umgekehrt. Und ich sagte, ich habe Strafanzeige erstattet. Du hast was? Ich habe Strafanzeige erstattet gegen die Bundesrepublik Deutschland. Pass auf, ich lese dir den Brief vor. Ja. Das wird dich beruhigen. Ja. Hier, als Vorsitzender der Bürgerinitiative Metro Rapid und auf der Grundlage von Recherchen des Anwalts Dr. Jur Alfred Plummer erstatte ich Strafanzeige wegen des Verdachts der Veruntreuung öffentlicher Gelder nach § 266 StGB bei der Vergabe von Planungsaufträgen für den Metro Rapid Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Darüber hinaus sind bereits im Vorfeld jede Menge Gelder in immens kostspielige Werbefeldzüge für den Metro Rapid gesteckt worden, was, so die Bitte an die Staatsanwaltschaft, im Nachhinein zu überprüfen ist. Weiterhin hat ein Staatssekretär einigen Kommunen offen gedroht. Er werde ihnen Fördermittel entziehen, sollten sie sich gegen den Bau des Metro Rapid aussprechen. Dies kommt dem Tatbestand einer erpresserischen Anmaßung gleich. Und die Beschwerden dreier Planungsingenieurbüros weisen darauf hin, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe gegeben hat. Wir bitten Sie, soweit es in den Befugnissen Ihrer Behörde steht, dringend zu untersuchen, inwieweit Sie als Staatsanwaltschaft nach möglichst schneller Überprüfung des Anfangsverdachts mit dazu beitragen können, die Verschwendung weiterer Gelder für das laut Bundesrechnungshof nicht realisierungswürdige Projekt zu vermeiden. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um baldige Antwort, Karl Bischoff. Klingt gut. Nicht wahr? Vielleicht liegt das ja in der Familie. Ja, was denn? Das Verrücktsein. Ende der Aufnahme, Karl Bischoff. Das wäre dann alles. Karl, das fällt mir noch ein bisschen schwer, das mit dem Duzen. Ja, das müsste reichen als Information. Jetzt brauchen wir nur noch die Fotos. Am besten stellst du dich mal dort drüben hin, vor die Wand. Ist es okay mit dem Licht, Jonas? Geht, ja. Wieso denn Fotos? Wie heißen wir denn? Wir brauchen Bilder. Was meinst du, wie viele Stories im Papierkorb landen, nur weil wir keine guten Bilder haben? Aber mich kennt doch keiner. Gut, lass mal meine Sorge sein. Schneid mal ein paar Grimassen. Ja, so, genau. Kämpferisch. Ja. Super, super. Kannst du die Fäuste ballen? Als würdest du gegen jemanden boxen. Gegen wen? Gegen die Merkel. Aber die ist doch gar nicht hier. Ja, die setzen wir rein, ins Foto. Fotomontage. Ich sehe das schon vor mir. Sie schaut vom Reichstag zu dir runter und du schaust zu ihr hoch. Grimmig, kämpferisch. Aber das stimmt doch überhaupt das nicht. Das wissen die Leser auch. Ist nur ein Bild, ein symbolisches Bild. Ja? Für deinen Kampf. Mhm. Ist doch gut. Was ist mein Kampf? Ich muss schon sagen, Hut ab, Karl, das hätte ich dir so nicht zugetraut. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Bischof gegen BRD. Wir dürfen doch deinen Namen verwenden, oder? Bischof gegen BRD. Das klingt klasse. BRD. Sagt man zwar nicht mehr heute, hat aber was Agitatorisches, findest du nicht? Ja. Als Untertitel, Rentner verklagt Deutschland wegen Steuerverschwendung. Oder so ähnlich. Ja, vielleicht nur ein bisschen kürzer, knapper. Je knapper, umso besser, Karl. Prozess beginnt in 4 Tagen und dann berichten wir täglich. Ich sage dir, Karl. Sag mal, was meint eigentlich Ruben dazu? Ach du, ich hab's ihm noch gar nicht erzählt. Darf ich das machen? Sehr geehrter Herr Bischof, endlich tut mal jemand was in dieser Republik der Gelähmten. Wir sind sehr glücklich und stolz, dass Sie in Ihrem hohen Alter noch einstehen für die Bedürfnisse, die uns allen auf den Herzen liegen. Sie uns aus der Seele mit Ihrem Vorstoß, den Großkopferten zu zeigen, dass wir nicht alles mit uns machen lassen, dass wir uns wehren, dass wir... Höchste Zeit wird es, dass den korrupten Schweinen endlich mal jemand den Garaus... Und können wir irgendwie helfen? Gern würden wir Ihnen beistehen, wenn Sie beispielsweise Unterschriften sammeln oder Aktionen starten wollen. Nein, mein Vater hatte nicht mit dem gerechnet, was jetzt geschah. Überhaupt nicht. Mit dieser Welle von Sympathie. Er wurde in den nächsten Wochen zugeschüttet mit Post. Leute, die ihn unterstützen wollten, anfragen, ob man bei der Bürgerinitiative mitmachen könne. Die Solidarisierung mit dem Rentner, der gegen die Mächtigen in den Krieg zog. Papst bekam sogar eine Einladung zu einer Talkshow. Die musst du annehmen, Karl. Er nahm sie an, er fuhr hin. Der Moderator begrüßte ihn mit dem Satz, er müsse sich an die Redezeit halten. Die Sendung wurde aufgezeichnet. Papst Antworten waren nicht gerade ausgefeilt und das Gespräch war kürzer als gedacht. Aber das Publikum applaudierte heftig. Eine Menge Leute stürmten danach auf ihn zu. Er musste viele Hände schütteln. Er hatte kaum noch Zeit für seine Schwester. Vielleicht hätte ich merken müssen, was los war. Mit ihr. Mit Alma. Vielleicht hat mir dieser Erfolg, ja, diese Begeisterung der Menschen auch irgendwie die Sicht vernebelt. Auf das, was wichtig war. Aber was ist wichtig? Fingernägel. Ich weiß nicht. Und Haare. Wovon sprichst du? Da kam ein Bericht im Fernsehen. Das ist nichts als überschüssiges Eiweiß. Ach. all die Fingernägel, all die Haare. Ja. Nur deshalb wachsen Fingernägel, Haare. Ja. Aber Eiweiß ist ein kostbarer Stoff. Ist er das nicht, Karl? Alma, bitte. Das habe ich als Kind im Biologieunterricht gelernt, dass Eiweiß ein kostbarer... Und wenn man, habe ich gedacht, eine Maschine baut, eine Eiweißrückgewinnungsmaschine, wenn man die Friseursalons abklappert und die Maniküresalons und alle abgeschnittenen Haare und alle abgeknipsten Fingernägel einsammelt, mit riesigen LKWs und so gigantischen Schlurfrüsseln, die alle Haare und alle Fingernägel in den LKW-Wams reinsaugen. Aber Alma. Und wenn man dann eine Eiweißrückgewinnungsmaschine, nicht eine doch. Eiweißrückgewinnungsmaschine baut, ja. Eine. Eine Alma Bischofsche Eiweißrückgewinnungsmaschine. Eine Eiweißrückgewinnungsmaschine, die das überschüssige Eiweiß aus den Haaren und aus den Fingernägeln wieder zurück... Bitte, also bitte, bitte, Alma. Was? Hör auf damit, Alma. Karl. Ich fühle mich, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Irgendwie groß, weißt du? Aber trotzdem, ach, ich bin froh, wenn das vorbei ist. Wie kannst du sowas sagen? Was? Nein. Entschuldige, ich meine nicht, ich meine den Prozess, den meine ich. Welcher Prozess? Tut mir leid, dass ich so wenig Zeit für dich habe. Schon gut. Ich verspreche dir, wenn das alles hier vorbei ist, dann... Willst du nicht ein bisschen schlafen? Werde ich sterben, Karl? Was sagst du? Sei ehrlich, werde ich sterben? Na ja, irgendwann, Alma, irgendwann ja, Alma, irgendwann ist Schluss. Wenn wir sterben, wachsen die Fingernägel immer noch weiter, weißt du, auch wenn man tot ist. Für kurze Zeit noch wachsen die Fingernägel. Man könnte auch den Toten noch die Fingernägel abschneiden, das wäre nützlich. Dann hätte das noch einen Sinn. Man könnte die Fingernägel der Toten einfach auch noch in die Eiweißrückgewinnungsmaschine... Alma! Alma! Nimm mich mal in den Arm. Ja... Karl. Ach, danke. Karl. Du musst dich doch nicht bedanken. Ich wünschte, ich hätte... Ich könnte aber... Wenn du wüsstest, was hier gerade los ist... Ach, komm mal her. Alma. Ach. Karl hat natürlich wenig von dem verstanden, was die bei Gericht sagten. Wahrscheinlich nichts. Kein Wort. Na, wir doch auch nicht. Ab und zu hat er zu Plummer geschaut. Zu uns oder zu Nina. Ja. Wir haben ihm immer aufmunternd zugenickt. Es lief von Anfang an ganz gut. Aber für Karl gab es ja nichts zu tun im Saal. Rein gar nichts. Und der Anwalt erledigte alles. Ja, der Plummer. Der hat mit Feuereifer die Sache an sich gerissen. Von dem Tag an... An dem das in dieser Zeitung stand, da hat er den Karl persönlich... An der Tür begrüßt. Ja. Trotzdem gab es noch viel zu viele Dinge, die mein Vater sagen. Viel zu viele Mikrofone, in die er sprechen. Viel zu viele Briefe, die er beantworten musste. Ich saß im Gerichtsgebäude und hörte nicht richtig zu. Ich weiß nur, ich dachte an alles Mögliche bei der Verhandlung. Eine Unterwäsche. Ein Briefbeschwerer. Ein Türklinken. Aber ganz besonders oft dachte ich an Wagen. Ich zählte immer wieder innerlich die verschiedensten Wagenarten auf. Mikrowagen, Makrowagen, Digitalwagen, Briefwagen, Paketwagen, Küchenwagen, Personenwagen, Industriewagen, Stahlwagen, Laborwagen, Radlastwagen, Achswagen, Bandwagen. Glaubst du, wir werden gewinnen, Paps? Ja, ich bin im Recht. Wie meine Wagen. Sherpa-Wagen haben immer Recht. An Richtigkeit unüberbietbar. Waage mit großem W will das Gegenteil von Waage mit kleinem V, sagte schon der alte Scherber Friedrich. Wagen, Behälterwagen, Zusatzmittelwagen, Dosierwagen, Plattformwagen, Ladenwagen, Gleiswagen, Fahrzeugwagen. Mein Bruder Ruben ist erst kurz vor der Urteilsverkündung aufgetaucht. Es war der erste Tag, an dem mein Vater kein einziges Mal nach Alma schaute. Am Morgen nicht, weil er verschlafen hatte, und am Abend nicht. Mein Vater wollte alles für Rubens Besuch vorbereiten. Doch auch als alles vorbereitet war, ging er nicht zu Alma. Er setzte sich in den Sessel, schaute zur Uhr. Er hatte Angst, Rubens Klingel nicht zu hören, wenn er oben war, bei Alma. Mein Vater wartete. Und dann stand mein Bruder endlich in der Tür, diese große, breite Statur. Hallo, Vater. Hallo. Ruben. Sie umarmten sich. Mein Vater kann das nicht richtig. Wenn er jemanden umarmt, dann immer nur flüchtig, oberflächlich, wie ein Händedruck. Ruben aber nahm ihn fest in den Arm. Fester als sonst, sagte mein Vater mir später. Ruben ging in die Wohnung und Paps erzählte ihm alles. Ich musste meinem Sohn nicht sagen, weshalb ich das alles getan hatte. Er wusste es. Er wusste es ganz genau. Er lächelte. Ruben saß dort und sah unseren Vater an. Ein Lächeln auf den Lippen. Es war alles so, wie mein Vater es sich vorgestellt hatte. Es ist alles so, wie ich es mir erträumt habe. Schöner noch, es ist alles in Erfüllung gegangen. Es ist egal, ob ich den Prozess verliere oder gewinne. Es ist vollkommen egal für Ruben. Ich sehe es ihm an. Er ist froh, dass ich etwas getan habe. Er ist froh, dass ich endlich aus meinem Sessel aufgestanden bin. Er ist stolz auf mich. Aber irgendwann hatte mein Vater alles erzählt. Er war erschöpft, schaute Ruben an und sah, dass der mit etwas rang. Mein Vater hatte so ein merkwürdiges Gefühl. Spielen wir Halma? Wenn du willst, Vater. Ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl. Ich dachte gleich, wird der Ruben etwas sagen, was Blödes, was Dummes. Was Beleidigendes. Das war mein Gefühl. Ein Vorgefühl. Und wenn er sagt, was er sagen will, dachte ich, dann wird er alles kaputt machen. Jetzt dachte ich, jetzt gleich wird er es sagen. Tu es nicht, flehte ich innerlich. Bitte, Ruben, sag's nicht. Vater. Zwischen ihnen stand immer noch die alte Waage. Das Kilostück drückte die eine Seite nach unten. Die Heimerfigur auf der anderen Seite hatte sich in all den Monaten nicht vom Fleck gerührt. Eine blaue Figur. Wie lange kannst du bleiben? Weiß nicht. In ein paar Tagen ist Urteilsverkündung. Vater? Ja? Das mit der Blindzeitung. Musste das sein? Mein Vater verstand zunächst nicht, was Ruben gesagt hatte. Er fühlte sich schwach. Er senkte die Augen. Sein Blick fiel auf die alte Waage. Er hatte der Putzfrau verboten, die Spielfigur wegzunehmen. Er sagte später, die Figur sah lustig aus. Die Figur sieht lustig aus. Sie hat keine Beine, keine Arme, kein Gesicht, keine Haare. Sie hat nur einen kleinen Kopf und einen blauen, festen Umhang. Und dann nahm mein Vater das Kilogewicht von der Waage und warf es mit ganzer Kraft in die Vitrine. Als das Glas zersplitterte, war Karls Schwester wohl schon tot. Ja, die Alma. Oder vielleicht ist sie im selben Augenblick gestorben, in dem das Glas zersplittert ist. Keiner weiß das so genau. Und niemand hat das mitbekommen. Die Pflegerin ist ja schon fort gewesen. Und Karl nicht mehr hochgegangen. Zu seiner Schwester. Nachdem er den Ruben rausgeworfen hat. Am nächsten Morgen hat er keinen Alarm gehört. Und als Karl nachsah, atmete Alma nicht mehr. Ihr Gesicht war blau. Karl hat gespürt, dass sie bald sterben würde. Hat er uns gesagt. Später, ja. Schon nach dem 4. Prozesstag hat er das gespürt. Aber trotzdem ist er nicht für sie da gewesen. Als es drauf ankam. Das hat er uns gesagt. Ja. Der Karl. Der hatte immer so Gefühle. Ja, so Ahnungen. Meine Tante ist genau an dem Tag gestorben, an dem Papst zum ersten Mal nicht nach ihr geschaut hat. Sie hat gedacht, jetzt ist er nicht da. Jetzt mache ich die Biege. Papst deckte sie zu. Er schloss ihre Augen und versuchte, ihre Hände zu falten. Die waren steif. Und dann sah er plötzlich, als er sich über seine Schwester beugte und ihr einen Kuss auf die Stirn gab, da sah er plötzlich Ein Muttermal, das er noch nie gesehen hatte, auf der rechten Stirnseite, zwischen den Haaren. Solche Muttermale können wachsen, solche Muttermale können plötzlich auftauchen. Doch dann dieser Gedanke. Und wenn man sie ausgetauscht hat? Männer sind gekommen, sind die Treppe hochgeschlichen und haben sie ausgetauscht. Sie haben eine andere, eine tote, eine zweite Alma hochgeschleppt. Meine Schwester lebt. Sie liegt in einem Transporter, niedergedrückt von Männerhänden. Aber sie lebt. Sie lebt. Sie muss einfach leben. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hat man auch mich ausgetauscht in der Nacht. Vielleicht bin auch ich ein anderer geworden. Und dann legte er Almas Lieblingsstück auf. Hallo. Wo bleibst du, Papst? Hat schon angefangen. Ich werde nicht mehr kommen, Nina. Das kannst du nicht machen, so kurz vor Schluss. Nina. Ja? Alma. Was ist mit ihr? Sie lebt nicht mehr. Papst? Die Männer von der Caritas kamen mit einem großen Transporter. Ich führte sie in Almas Wohnung und half ihnen, die Schränke leer zu räumen. Sie nahmen alles mit, was man noch gebrauchen konnte. Das glich einer Plünderung. Die Männer hinterließen ein Schlachtfeld. Ich sah auf die Trümmer eines 80-jährigen Lebens und packte die verschmähten Überbleibsel in schwarze Mülltüten. Nina hat mir dabei geholfen. Die Männer haben alle Möbel mitgenommen. Nur nicht das Badschränkchen. Sie haben das Porzellan und das Besteck mitgenommen. Aber nicht das Gebiss und das gelbe Plastikglas, in dem es nachts schwamm. Sie haben die Wäsche mitgenommen. Aber nicht die grünen Duftkugeln, die sie frisch halten sollten. Sie haben die Kleider mitgenommen. Nur nicht den verschlissenen Mantel und die Plümmelmützen. Eine rote, eine schwarze. Sie haben den Kühlschrank mitgenommen. Aber nicht die Wurst, die Gurken, die Milch und das halbgegessene, in Zellophan gewickelte Brötchen. Sie haben die Anrichter mitgenommen. Aber nicht das Mehl, den Kaffee, das Salz. Sie haben die Zuckerdose mitgenommen. Aber nicht den Zucker. Der knirscht jetzt im Müllsack. Sie haben ihre Schuhe mitgenommen. Aber nicht den rostroten Schuhanzieher. Wir räumten weiter auf. Immer noch lag genug Zeug auf dem Boden. Ein Hammergriff, ein Springseil, die obere Hälfte einer Fahrradklingel, ein Kästchen mit Schrauben und Nägeln, ein paar Glasmurmeln, jede Menge leere Streichholzschachteln. Wir setzten uns zu den Dingen. Du, Papst? In diesem Augenblick wird das Urteil verkündet. Und dann kamen sie. Karl hat ja gewusst, noch ehe sie eintrafen, dass er den Prozess gewinnen würde. Die Zeichen stehen gut, hatte Plummer gesagt. Sie kamen mit Vans und Ü-Wagen, mit Mikrofonen und Blitzlichtgewittern. Ja, sie belagerten das Haus und klingelten. Und Karl musste sich stellen. Die Journalisten strahlten. Sie hofften, dass auch Bischof strahlte. Damit sie das Strahlen würden ablichten können. Gewonnen! Riefen die immer wieder. Es ist geschafft. Und dann fragten sie Karl, ob er weiter klagen werde. Wirst du weitermachen? Wirst du weiter klagen? Es gibt doch genug Dinge, gegen die man vorgehen kann. Wir brauchen einen Mann wie dich, Karl. Mach weiter. Du musst weiter klagen. Klagen! Mein Vater strahlte nicht. Er schaute traurig in die Kameras. Doch dann lächelte er ein kleines bisschen, als er sagte: Klagen? Ja, klagen. Das werde ich klagen. Klagen. Klagen. Ja. Ja. Ja. So war er. Unser Karl. Wir hätten ihm das nicht zugetraut. Aber er hat es gemacht. Er hat es durchgezogen, ja. Eigentlich ein gewöhnlicher Mensch, der Karl. Wie du und ich. Lebt jetzt ganz allein in dem riesigen Haus. Ohne seine Schwester. Ohne Alma. Hat nur noch die Putzfrau. Aber er hat der Putzfrau verboten, die Blumen zu gießen. Die Blumen gieße ich selber. Die Blumen stehen auf der Fensterbank. Ein Topf mit Stiefmütterchen, ein Topf mit Geranien, ein Topf mit einer Orchidee und ein Topf mit künstlichem Plastikgewächs, das mein Vater natürlich nicht gießt. Das Plastikgewächs ist unsagbar hässlich. Es steht nur dort, weil neben ihm die echten Blumen noch viel schöner wirken. Thank you. Bischof gegen BRD. Hörspiel von Markus Orth. Die Rollen und ihre Sprecher waren Karl Bischof, Jürgen Holz, Nina Bischof, Britta Steffenhagen, Alma Bischof, Christine Österlein, Ruben Bischof, Jörg Petzold, Dorngartner, Dietermann, Überkinger, Friedhelm Tock, Frommer, Hans-Michael Rehberg, Henry Böttcher, Sabine Tambrea, Dr. Willems, Christian Schmidt und Alfred Plummer, Wolfram Koch. Technische Realisation: Matthias Erb, Studio Speak Low, und Andreas Stoffels, Studio P4. Regieassistenz: Eva Solloch. Regie: Alexander Schumacher. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2014. Dramaturgie und Redaktion: Henning Rademacher.